Probier's mal. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit machst du die ganzen Sorgen über Bord. Und wenn du stets gemütlich bist und dir etwas appetitlich ist, nimm es dir egal, woher es kommt. Wozu die Sorgen, es seid mir egal. Nimm mich wie ich bin, ihr habt keine Wahl. Und wenn die Zeit gekommen ist, werden wir schon sehen, dann tun wir, was das Beste ist. Wir werden neue Wege gehen. Probier's mal. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit machst du die ganzen Sorgen über Bord. Und wenn du stets gemütlich bist und dir etwas appetitlich ist, nimm es dir egal, woher es kommt. Was soll ich bloß machen, was mir nicht gefällt? Ich gehe nicht vor hier, auch nicht für Geld. Wenn ihr mich nicht akzeptieren könnt, ist mir das egal. Ihr müsst euch verbeugen, ihr habt keine Wahl. Probier's mal. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit bist du ganz im Sorgen über Bord. Und wenn du stets gemütlich bist und dir etwas appetitlich ist, nimm es dir egal, woher. Dann nimm es dir egal, woher es kommt. Dann nimm es dir egal, woher es kommt. Dann nimm es dir egal, woher es kommt.